Lektion 1. Im Beruf. Sind Sie Frau Thomas aus Chur? Ja, Nina Thomas. Und wie heißen Sie bitte? Ich heiße Valtino. Rudi Valtino. Ich arbeite bei BMW in Dresden. Freut mich. Ich arbeite als Vertriebsmitarbeiterin bei der Firma Wegeli AG. Und wer ist der Herr da? Das ist...